Suppe hast, wie willst du dich da wehren? Da musst du den ganzen Staat von unten nach oben umkehren, bis du deine Suppe hast. Dann bist du dein eigener Gast, dann bist du dein eigener Gast. Im April 1905 hört Pelageja Vlasova, dass ihr Sohn Flugblätter in der Fabrik verbreiten will. Um ihn, der schon der Polizei verdächtig ist, zu schützen, übernimmt sie selber, geschickt als Verkäuferin von Gurken und Piroggen auftretend, die Verteilung. Durch die Flugblätter aufgeklärt, lehnen die Arbeiter der Suchlinow-Werke gegen den Rat ihrer Gewerkschaftsführer die unzulänglichen Zugeständnisse des Unternehmers ab.